Zeit glänzend auf der Stirn. In Bächen rinnt er hin und her. Die Knie sind ganz aufgekratzt beim Bergmann namens Gunther. Die Mine wurde hineingetrieben, ganz tief in Mutter Erde. Das letzte Eckchen auf den Kopf gestellt von der Bergarbeiterherde. Sie singen hoch.